sollte das alles nicht für immer sein. Oh, war es nur ein Traum, war es nur ein Schein. Voran, voran, lass mich eure Fahne sehen. Voran, voran, diese Zeit wird nie vergehen. Von den Medien oft verspottet und verlacht. Doch ungebeugt des Volkes Wille, der Sieg wird unser sein. Zu viele sind schon aufgewacht, die sind nicht allein. Voran, voran, lasst mich eure Fahnen sehen. Voran, voran, diese Zeit wird nie. Lass mich eure Fahnen sehen.